Bis zu 36 Monate müssen junge israelische Männer und Frauen zur Armee. Und oft werden sie gleich nach Gaza oder an die Grenze zum Libanon geschickt. Eine Reise nach Goa bedeutet dann für viele das Ende ihres Militärdienstes. Und in Goa wird Party gemacht. Sie tanzen bis zum Sonnenaufgang und versuchen so, mental abzurüsten. Unterstützt von LSD, Marihuana und psychoaktiven Pillen. Aber ihre Kriegstraumata wirken weiter und lassen sich nicht einfach wegtanzen. Christian Lerch war in Goa und hat mit vielen jungen Israelis gesprochen. I smoked and then it was something that remind him and the war and a lot of things and start really to cry. Einmal habe ich gekifft und jemand in der Runde sprach über den Krieg und seine Erinnerungen daran. Ich begann schrecklich zu weinen. But like this, if nobody talk about it. Aber solange niemand darüber spricht, no, kann ich es vergessen. One of the best periods of my life. Der Armeedienst war die beste Zeit meines Lebens. I become more grown up, just making ich bin durch die Armee erwachsener geworden. The European people talked about it mostly. Ihr Europäer könnt nicht verstehen, dass wir mit Waffen schießen und dass wir für unser Land in den Krieg ziehen. Für uns ist das normal. Das ist eine Realität, die ich von Kindheit an kenne. Wenn ich hier gleichaltrige Europäer oder Inder treffe, wirken sie wie kleine Kinder. Sie sind schon okay, aber noch sehr unreif. In der Armee übernimmt man Verantwortung für andere und hört auf, sich kindisch zu verhalten. Eineinhalb Monate nach meiner Entlassung vom Militärdienst bin ich aufgewacht und habe zu mir gesagt, ich sollte nach Indien reisen. Ende der 1970er Jahre wurde es Tradition, gleich nach dem Militärdienst ins Ausland zu gehen, auf die große Reise. Über eine Woche bin ich hier und es ist großartig. Ich schlafe und kiffe den ganzen Tag. Ein wunderbares Leben. I feel like a king. Ich fühle mich wie ein König hier. I live like a king. Und lebe wie einer. Ich rauche Marihuana. Acid bringt nur böse Erinnerungen zurück. We wish you a happy trip. Wir wünschen dir eine glückliche Reise, steht auf meinem Zug- und Autobusticket. Goa begrüßt seine Besucher mit offenen Armen. Sogar die uniformierten indischen Zollbeamten bei der Kontrolle lächeln warmherzig und stempeln meinen Pass rasch und unbürokratisch ab. Indien ist bereit, sich den müden und gestressten Touristen aus aller Welt anzunehmen. When I came here to Arambol first time, it was like to find a peace and quiet, to find a remote place that no one is disturbing me. Als ich zum ersten Mal nach Arambol gereist bin, wollte ich einen friedlichen Ort finden, einen abgeschiedenen Platz, wo mich niemand stören konnte. Israel ist ein kleines Land, umgeben von lauter Feinden. Wir Israelis fühlen uns zu Hause wie in einem Gefängnis. Wenn wir nach Indien fahren, wirkt alles groß und frei. You are all the time in a very big stress. You think it's normal until the first time you go out. Zu Hause stehen wir ständig unter Stress. Du glaubst, das ist normal, aber das ist es nicht. Wenn du dann hierher kommst, trifft dich das wie ein Schlag. Man lernt in Goa Menschen kennen, die nicht in der Armee waren und die entspannter sind. Es dauert lange, bis man damit fertig wird. And it takes time to this acknowledgement to sink in your mind. Ronen, geboren 1962 in Haifa. Dienstzeit 1980 bis 1983. Einfacher Infanteriesoldat. 1982 Kriegseinsatz im Südlibanon. 1,80 Meter groß, kahl rasiert. Tätowierungen auf dem linken Oberarm. The events that I experienced in the army decades before suddenly appeared. When I was in India. Die Erinnerungen an meinen Militärdienst sind erstmals in Indien. in Goa hochgekommen. Das war Jahrzehnte später, am Strand. Viele Soldaten haben gleich nach ihrem Militärdienst posttraumatische Erlebnisse. Doch solange du in Israel bist, beachtest du das nicht, weil der psychische Druck Bestandteil des Lebens ist. Aber wenn du hier am Strand liegst, die Augen schließt und du dich entspannen möchtest, fällt deine Schutzmauer. Bei mir lief plötzlich dieser Film im Kopf, dass Terroristen den Strand angreifen würden. Und sofort war ich hellwach und alarmiert. Ich wollte die Situation unter Kontrolle bringen und die Terroristen entwaffnen, obwohl niemand da war. Damals verstand ich, dass etwas mit mir nicht stimmte. Im sonnenverwöhnten Goa mit einem Joint am Strand ziehen sich die Tage in die Länge. Hier hat der Tag 25 Stunden. Die letzte Stunde ist die Stunde der Erinnerung. And I didn't deal with it all these years. Suddenly it appears, you know? And boom, you have to deal with it. 24 Uhr 5. Deine Uzi hast du fest an deinen Körper gepresst, als du durch das öde, ausgetrocknete Steingeröll gehst. Dein rechter Arm zittert leicht, Ronen. Immer wieder drehst du dich um, um dich zu vergewissern, dass die Panzerhaubitzen M109 euch weiter begleiten. Ihr Rattern ist ein vertrautes, gutes Geräusch für dich. Seitdem euer Platoon aus 25 Infanteriesoldaten die Grenze zum Libanon überschritten hat, bist du angespannt und nervös. Jedes noch so kleine Bauernhaus, jeder Stall oder Grashügel könnte von PLO-Milizen als Versteck benutzt werden und deine Einheit angreifen. Was dann, Ronen? Was würdest du tun? Zurückschießen? Würdest du auch auf Zivilisten schießen, Ronen? Es ist plötzlich still geworden. Ängstlich blickst du über die Schulter. Die Panzerhaubitzen sind stecken geblieben und haben ihre Maschinen ausgeschaltet. Die Motoren waren heiß gelaufen. I had to deal with it when I was 39. Ich war damals schon 39 Jahre alt. So probably the younger people deal with it before me when they arrive. Bei den Jüngeren passiert es heute früher. Das Erlebnis verändert Ronens Leben. 2002 beginnt er in Israel eine Ausbildung zum Körpertherapeuten. Die Nachfrage nach Therapien ist groß. Ständige Angst vor Terrorattacken zermürben den Alltag von Soldaten wie Zivilisten. Jeder in Israel ist Soldat, sagt Ronen. Seit seinem ersten Trip nach Goa 2001 verbringt er die Hälfte des Jahres hier am Strand, die restlichen 6 Monate in Israel. Ich treffe ihn auf der kühlen Veranda des Spirit Guest House. Breitbeinig und im dunklen Muskelshirt sitzt er vor der Tür zu seinem kleinen Zimmer, das er nur zum Schlafen nutzt. Ronen fährt lieber stundenlang mit seinem Motorrad ins hügelige Hinterland von Arambol. All of us are alert. Wir stehen ständig unter Strom, sind immer bereit. Und dadurch werden wir zu harten Menschen. In Israel passiert auch dauernd etwas. Wir Israelis müssen immer wissen, ob etwas geschieht und schauen deshalb ständig Nachrichten. Wir sind immer aufmerksam. This is how it's manifest in our lives. Arambol ist die erste Station des sogenannten Humuspfades, eine bei jungen Israelis populäre Route durch Indien, entlang an Strand- und Bergdörfern, hinduistischen Sehenswürdigkeiten und spirituellen Städten. Alljährlich bereisen über 50.000 Israelis Goa, Hampi und im Norden Vatakanal. Das kleine Dorf Arambol liegt günstig, nur 12 Zugstunden vom internationalen Flughafen Mumbai entfernt, wo täglich 2 Direktflüge der El Al, der staatlichen israelischen Fluglinie, aus Tel Aviv landen. I don't have the same experience with drug like the young Israelis. Die jungen Israelis haben viel mehr Drogenerfahrung als ich. They take a lot of drugs, many Sie nehmen alles Mögliche. You know, I used to smoke here and there. Ich habe früher ab und zu gekifft. In Arambol hat die israelische Antidrogenbehörde 2005 das erste Drogenrehabilitationszentrum im Ausland eröffnet. Ronen hat dort in seiner Freizeit als Therapeut mit Patienten gearbeitet. Das Haus trug den Namen Ort des Ausgleichs und hat israelischen Backpackern geholfen, die wegen übermäßigen Drogenkonsums physische und psychische Unterstützung benötigten. The aim of this place, as much as I understood it, is to help. Die Aufgabe des Zentrums war es, jungen Menschen zu helfen, die auf Drogen durchtreten. Es sind nicht viele Menschen hierher gekommen, sondern täglich nur einer oder zwei. An manchen Tagen kam niemand ins Haus, weil keiner unsere Hilfe benötigte. 2008 wurde das Zentrum geschlossen. Seitdem tobt in Israel eine Diskussion über die Verantwortung für die Kinder von Goa. €100 monatlich verdienen Soldaten im Dienst der israelischen Armee, IDF. Ihre Scheke sind in Goa viel wert. Knapp 8 € täglich benötigt ein israelischer Tourist. Dafür erhält man Unterkunft in einer einfachen Strandhütte oder einem Gästehaus, Essen, Trinken und eine Tagesration Charas, das indische Haschisch. Selbstverständlich sind Drogen wie Charas, LSD und Acid auch in Indien illegal. Und dennoch werden sie mir überall angeboten. Die lokale Polizei in Goa sieht weg oder wird, falls notwendig, mit Geld geschmiert. Das Goa von früher ist längst vergessen. Das Goa der Hippies, der Vollmondpartys und der illegalen Raves. Heute entspannt hier eine neue Generation. Mit den Touristen haben sich auch die Drogen verändert. Schnelle Drogen wie Ecstasy oder Kokain wurden von Entschleunigenden wie LSD, Acid und China White, synthetischem Heroin, verdrängt. I had so many soldiers that just in one time the fuse is getting up and they take the gun. I don't want it anymore. They throw it away, go out. Disappear for a week and then go to jail, of course, but it's really hard to be a soldier. Really, really. 24 Uhr, 13. Während er dich mit entschiedenem Blick ins Visier nimmt, starrst du, Elinor, ihn nur fassungslos an. Vor kurzem erst war der 29-jährige Mann aus Russland nach Israel emigriert, wurde sogleich von der Armee verpflichtet und ist in deine Ausbildungseinheit nach Machalot gekommen. Einer erfahrenen Ausbilderin wie dir hätte sein Verhalten auffallen müssen. Er wurde die letzten Wochen immer widerspenstiger und starrte oft abwesend auf den Boden, befolgte nur mehr missmutig deine Befehle. Zur heutigen Übungseinheit auf den Schießplatz ist er zu spät gekommen und du hast ihn vor allen anderen angebrüllt. Jetzt legt er das IMI-Gewehr ruhig auf seine Schulter, zielt auf dich, Elinor, und drückt ab. Die Kugel bleibt im Schaft stecken. Ein Konstruktionsfehler. And he pulled the trigger also. And the bullet didn't came out because it was something with the gun wasn't right. But it was really for luck. Really luck. And then I just took his gun and it was really crazy. Ich finde Elinor entspannt auf einem ausgefransten Sofa liegen. Von dort oben im ersten Stock des Betonhauses in Anchuna überblickt sie den ruhigen Strandabschnitt. Oh, I'm so sorry. It's yours. Dann wendet sich Elinor ab und dreht genüsslich den voraussichtlich letzten Joint der Nacht. All the family thinks that I'm going to come back like a orange. Sie haben Angst um mich. Meine Familie fürchtet, dass ich in Indien den Verstand verliere. Like you think you are an orange. Ja, wirklich. Die glauben, dass ich hier durchdrehe. Davor haben sie große Angst. They're really afraid. Elinor, geboren 1989 in Herzliya. Kommandantin in Machalot. Dienstzeit 2006 bis 2008. Ausbildungseinheit für Neu-Israelis. Ein Jahr freiwillig verlängert. 1,59 Meter groß. Grünbraune Augen. Dunkles, gelocktes Haar. In the army, I had so much. It gives you, it fools you. In der Armee war mein Leben so erfüllt. It makes you full. You don't feel empty. Und dann? After, I don't know, just. Ich musste irgendetwas tun. Something else. Sie ist seit 10 Tagen in Goa. Endlich. nach 3 Jahren Dienst in der IDF, der israelischen Armee. The name of the army is Tzahal and it means Wir nennen unsere Armee Tzahal, die Armee, die Israel schützt. The protecting Israeli army. So it's about protecting, it's not about killing, you know. Es geht darum, zu beschützen und nicht um zu töten. Wenn ich einem Rekruten zeige, wie man ein Gewehr benutzt, lehre ich ihn, sich selbst und uns zu beschützen. Ich zeige ihm nicht, wie man tötet, sondern wie man mit einer Waffe schießt. Das ist ein Unterschied. Jeder Israeli, gleich ob Mann oder Frau, muss den Militärdienst ableisten. Ausnahmen werden nur aus religiösen Gründen oder wegen körperlicher bzw. geistiger Mängel erteilt. Israelis, die den Dienst aus Gewissensgründen verweigern, stehen vor der Wahl: Auswandern oder Gefängnis. Zudem hat, wer verweigert, schlechte Chancen bei der Bewerbung um Studien und Arbeitsplätze. I got into the army 2 weeks after the war was finished and I finished it, and after 2 weeks the next war has begun, so I never was. Israels Armee ist eine Kriegsarmee. Golfkrieg, Al-Aqsa-Intifada, Libanon-Krieg 1 und 2, die Hamas im Gaza, die Fatah im Westjordanland, Syrien im Osten. Der zionistischen Idee folgend kann nur eine starke und geschlossene Armee die Sicherheit und den Fortbestand des Landes garantieren. In kaum einem anderen demokratischen Land ist die Armee so eng mit der Gesellschaft verknüpft. Great trip. The big trip. More. Wir sagen dazu die große Reise, weniger die großartige Reise. Heutzutage machen viele gleich nach der Armee eine erste und eine zweite große Reise. Ich bin zum ersten Mal hier. A brother of a friend of mine came to India and he. Der Bruder eines Freundes von mir ist auch nach Indien gefahren und ist komplett ausgeflippt. Seitdem hat er 2 Gesichter. Es leben 2 Persönlichkeiten in ihm. Das ist eine Krankheit. Er wurde wegen Drogen schizophren und verkehrt deshalb kaum mehr mit anderen Menschen. Das ist wirklich schlimm. Und er spricht nur mit wenigen Menschen. Wirklich, es ist. Ich kann sagen, es ist eine Schande. Wahrscheinlich stammen mentale und emotionale Störungen aber nicht nur von Drogen. Als Soldaten und Soldatinnen im Dienst der IDF waren die jungen 18- bis 21-Jährigen in den besetzten Gebieten im Westjordanland stationiert, mussten in Gaza mit Gewalt in die Häuser von Palästinensern eindringen, Väter vor den Augen ihrer Kinder verhaften oder auf hasserfüllte Straßenkämpfer schießen. I come here and I enjoy drugs and because I like to smoke and it's fun and I. Ich bin nach Goa gekommen, um Drogen zu nehmen. Es ist schließlich mein Urlaub, in dem ich tun und lassen kann, was ich will. Das Ziel meiner großen Reise war es, endlich aus Israel rauszukommen und frei zu leben. Wenn ich schlafen möchte, dann schlafe ich. Wenn ich Lust auf Essen habe, esse ich. Will ich auf einen Baum klettern, dann tue ich das. Einfach so. In Israel geht das nicht. Dort bin ich gefangen in der Routine des Alltags. Yeah, more peace people here. Yes, good persons, very good persons. Very persons, good sometimes. Der Strand von Anshuna wird von den Indern Israeli Beach genannt. Über 20 Gästehäuser, Strandhütten und kleine strohbedeckte Restaurants reihen sich Wand an Wand. Die Speisekarten sind in gebrochenem Hebräisch verfasst und bieten Shakshuka, Lafa, Baba Ganoush und Hummus an. Some people smoking, some people food eating, not too much smoking, no. Der Kellner Keshu versorgt die Gäste der Sunset Huts. Das lokale Charas ist um vieles stärker und länger anhaltend als das israelische Haschisch. 60 Rupien kostet das Gramm, umgerechnet 1 Euro. There is two way of thinking about the traveling. There is the BBC who make a movie about Israeli backpacker and like show all the Israeli like going in one bubble and don't communicate with anybody except the Israeli. And they said it because the army and everything. And there is another point of view. Adilevi, Talyaun und Aroya sind wenige Tage nach ihrer Entlassung nach Goa gekommen. Tel Aviv, Mumbai und direkt hierher nach Anjuna, in den hellbraunen Strand mit den unzähligen freilaufenden Hunden. Den Strand kennen die drei nur aus der Entfernung. Die kleine Gruppe hängt im Hinterhof des Gästehauses ab, meist den ganzen Tag und die ganze Nacht. Schon früh morgens sitzen sie gemeinsam an ihrem Familientisch, um Musik zu machen und zu kiffen. Auf der niedrigen Tischfläche im kühlen Schatten der Blätter eines Asna-Baumes liegen Zigarettenpapierchen, eine blaue Bong, eine Wasserpfeife aus Plastik, leere Kingfisher Bierflaschen und eine Menge Feuerzeuge, ebenfalls leer. We are smoking hash in Israel and we smoking weed. Hashish is soft, yeah. Well, I tell you my real name because I'm using nickname usually. My real name is Adi Levi. 24:33 Uhr. Scheiße, denkst du dir, Adi Levi. Schon wieder musst du so früh raus. Aber bald ist der Sommerjob vorbei und es geht ab in Richtung Indien. Ein wenig verschlafen steuerst du den Lieferwagen in Richtung Jerusalem. Die Quischehard-Autobahn ist wie immer voll. Du kommst nur langsam voran. Statt der Nachrichten hörst du dir lieber eine CD des israelischen Popstars Aviv Geffens an. Du sollst die Bühne für sein Konzert am Abend aufbauen. An der Stadteinfahrt halten dich IDF-Soldaten an und befehlen dir, zurück nach Tel Aviv zu fahren. Niemand dürfe nach Jerusalem hinein oder heraus. Das Konzert kann nicht stattfinden. Wieder ein Job geplatzt, Adi Levi. Die Soldaten erzählen dir, dass am Morgen Terroristen mit einem Bulldozer wahllos über Menschen gerollt waren. 50 Menschen wurden getötet. And it's like just a second. I was really, there is a word in Hebrew called balaganist. It's one guy who makes a lot of troubles. Ich bin ein Nichtsnutz gewesen, einer, der in der Schule immer Probleme gemacht hat. I didn't like this system. But I still finish high school. I don't want to go to the army. Nach der Schule wollte ich nicht zur Armee. I want my life. Ich war noch ein Kind und wollte frei sein. And I was really a child thinking. And now, heute glaube ich, dass es für jeden wichtig ist, seinem Land zu dienen. For every citizen to do something good. Hier am Strand bin ich der Einzige, der seinen Militärdienst noch nicht geleistet hat. Ich fühle mich den anderen gegenüber ein wenig schuldig. So this is why I'm feeling a little bit guilty. It's every case to his own. If somebody told me I didn't do the army because I didn't want to do the army, so it's take him a little down for me. He's missing a few qualities. Das muss jeder selbst entscheiden. Aber wenn mir einer erzählt, dass er nicht bei der Armee war, weil er einfach nicht wollte, dann ist er für mich nicht mehr interessant. Dann fehlen ihm als Mann Qualitäten. To give some part in to say thank you. And you don't need to do it with guns. Du tust etwas für dein Land. Du bedankst dich bei deinem Land, entweder mit einer Waffe oder auf eine andere Weise. Es gibt auch andere Aufgaben bei der Armee. Für jeden ist es gut. Ich habe bei der Armee so viele Menschen getroffen. Menschen, die ich in Haifa nie kennengelernt hätte. 24:34 Uhr. Du sitzt mit drei anderen locker in dem hell ausgeleuchteten Aufenthaltsraum der Zentrale eurer Zivilschutzeinheit. Ihr kocht, esst und plaudert. Die Sirene läutet und kurze Zeit später das Diensttelefon. Du bist an der Reihe, Talia, und du musst das Telefon abheben und den Notruf entgegennehmen. Eine Qassam-Rakete aus dem nördlichen Gazastreifen hat ein mehrstöckiges Familienhaus in Sderot getroffen. Schnell zieht ihr euch die Ausrüstung an, Overall, Helm, Werkzeuggürtel, und steigt in den Wagen. Du, Talyaun, sitzt wie immer hinten und blickst gelangweilt in die vorbeiziehende Landschaft, während der Wagen mit Blaulicht zum Unglücksort fährt. Die Rakete hat ein 2 Meter breites Loch in das Haus geschlagen. Ein Kleinkind liegt begraben unter den Trümmern. Das Mädchen hatte beim Spielen die Sirenen überhört. Du und die anderen bergen sie und übergeben sie den Sanitätern. Man macht schreckliche Erfahrungen in der Armee. Ich bin mir sicher, dass es viele gibt, die damit nicht klarkommen und durchdrehen. Okay, aber so jemand muss einfach eine Lösung für sich finden und sollte bloß keine Drogen anrühren. Ansonsten geht sein Leben den Bach runter. In der Armee ist es etwas, das wir call it a scratch. Der Dienst in der Armee ist etwas Spezielles. Wir nennen es eine Schramme. Du bekommst von der Armee eine Schramme, die du nicht mehr loswirst. Sie ist in dir und bleibt dort dein ganzes Leben lang. Ich hoffe, meine Kinder werden diese Schramme nicht abbekommen. 24 Uhr 37. Gerade erst ist die Sonne über Gaza-Stadt aufgegangen. Schön war es. Von der Reling aus konntest du es sehen, Aroya. Ruhiger Seegang. Du setzt dich mit einer Tasse Tee vor den Bildschirm. Ein Funkspruch. 2 junge Kampfpiloten der israelischen Luftwaffe IAF sind über der Küste aufgestiegen. Ein Routinetrainingsflug, den du am Radar überwachen sollst. Auf dem Bildschirm sind die Flugzeuge 2 kleine, sich schnell bewegende Punkte. Die beiden Jets kommen sich immer näher. Du trinkst einen Schluck Tee, dann sind sie beide auf einmal weg. Kollidiert. Ohne Fremdverschulden. Ihr steuert das Patrouillenboot an den Unglücksort, um die Überreste der Maschinen und die Leichen aus dem Meer zu bergen. Hättest du es verhindern können, Aroya? We know that our reputation is not good and it's not connected to the army and everything. Wir wissen, dass Israelis keinen guten Ruf in Indien haben. The aggressive culture, it's culture, it's something in the culture. Das aggressive Auftreten von Israelis hat aber nichts mit dem Militärdienst zu tun, sondern mit unserer Kultur. When you come to India, you need to bug. Bevor du nach Indien reist, sagt man dir zu Hause, dass du unbedingt handeln musst und niemals den Preis zahlen sollst, der verlangt wird. Für uns Israelis ist es einfach, da wir Falschen gewohnt sind. Wenn jemand eine Hose für 80 Rupien kauft, erzählt er das herum. Geht dann ein anderer zu dem Geschäft und fragt nach dem Preis für dieselbe Hose und der Inder will 200 Rupien dafür, fühlt sich der Israeli betrogen. Oh. Indian people, they've got their own way of thinking. Die Inder nehmen mich nicht für voll. They've got their own way. I think because they see me white collar, they asking more money. Wenn sie mich sehen, glauben sie, dass ich reich bin, weil ich aus dem Westen komme und werden gierig. Ich hasse das. Same. Ich möchte genauso behandelt werden wie ein Inder. That's it. We were in Udaipur, in the water, where there's a swamp and you do. Wir waren mal im Norden, in Udaipur. Wir wollten mit einem Boot über den Sumpf auf die andere Seite. Selbstverständlich verlangten wir einen Rabatt von dem Inder. Wir waren immerhin eine Gruppe von 10 Leuten. So he told us no, we don't do business with Israeli. Da sagte der indische Fährmann, er mache keine Geschäfte mit Israelis. Came two people and he gave them the boat. So it was. Kurze Zeit später kamen 2 Touristen und er gab ihnen das Boot. I don't do noise and everything. I'm trying to keep the Israeli the nice. Ich weiß, dass es wichtig ist, dass wir Israelis uns friedlich benehmen. Aber manchmal mache auch ich Fehler, schreie und bin zu aggressiv. Ich kann sehr laut werden. Write these names, don't come there. A lot of Israeli there. Schreib ruhig den Namen des Ortes auf. Nicht hingehen. Es sind sehr viele Israelis dort. I think if what they're saying is Israeli feel comfortable in India. Wir Israelis fühlen uns sehr wohl in Indien. Wir sind zu allen nett und freundlich. Wenn wir aber angegriffen werden oder man uns bescheißen will, müssen wir uns doch verteidigen, oder? Es stimmt, dass manche Israelis Probleme machen, weil sie zu viel kiffen. Aber das sind nicht alle. März 2010. In Khan Yunis im Südosten des Gazastreifens wurde der 13-jährige Nassim Jawad Abu Dakar von einer Kugel in den Rücken getroffen. Eine Infanterieeinheit der IDF war über die Grenze nach Gaza eingedrungen, um Mitglieder der Al-Qassam-Brigaden auszuschalten. Bei den Kämpfen wurden laut offiziellen Angaben 2 Israelis und 1 Palästinenser getötet. Alle 3 waren nicht älter als 23. Apocalypse Goa, ein Feature von Christian Lerch. Es sprachen Nico Holonitsch, Anja Herden, Andreas Laurenz-Meyer, Hüseyin Michael Cirpici, Ulrike Schwab, Sandra Kuba und Oliver Kriech-Mazura. Ton Rike Wiebelitz und Janett Wirz-Fabian, Regie Martin Zülker. Bei uns im SWR 2 Dschungel hören Sie auch immer wieder Musik aus Israel.